Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir einige chinesische Ausdrücke im Falle eines Notfalls kennengelernt. Stimmt. Hier eine kurze Wiederholung. 快叫救护车. 快叫救护车. 快 heißt schnell. 快. 叫救护车, einen Krankenwagen gerufen. 叫救护车. 快叫救护车. Schnell ruft einen Krankenwagen. 快叫救护车. 他流了很多血. 他流了很多血. Er blutet sehr stark. 流, fließen. 流. 血, Blut. 血. 没有生命危险吧? 没有生命危险吧? Ist es lebensgefährlich? 生命, Leben. 生命. 危险, gefährlich. 危险. 最好住院观察几天. Er bleibt besser einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus. 最好住院观察几天. 住院, im Krankenhaus bleiben. 住院. 观察, beobachten. 观察. Hören wir uns kurz die Dialoge der letzten Lektion an. 有人受伤了。 快叫救护车。 他流了很多血。 快叫救护车。 没有生命危险吧? 不要紧。 最好住院观察几天。 So viel zur Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 请您先去交费。大夫，取药。这一瓶是外用的。您别弄错了。请您先去交费。大夫。 取药。这一瓶是外用的。您别弄错了。 In den vorangegangenen Lektionen ging es im Großen und Ganzen um den Besuch bei einem Arzt. Vielen Dank für deine Unterstützung dabei, Xiaolan. Gerne. Jetzt hat mir der Doktor ein Rezept gegeben, das ich einlösen möchte. Okay, das ist also unser heutiges Thema. Zuerst wird dich der Arzt sicher bitten zu bezahlen. 请您先去交费. 请您先去交费. 请, bitte. 请. 您 ist die Höflichkeitsform von 你, also du. 您. 先 heißt zuerst. 先. 去. Gehen. 去. 交费. Zahlen. 交费. 请您先去交费. 请您先去交费. Bitte zahlen Sie zuerst. 请您先去交费. 好的, 谢谢. Ich habe bezahlt. Nun kann ich das Rezept einlösen, richtig? Ja, du kannst nun sagen, 大夫, 取药. 大夫, 取药. 大夫 heißt Doktor. 大夫. 取药, Medikamente abholen. 取药. 大夫, 取药. 大夫, 取药. Herr Doktor, ich möchte Medikamente abholen. 大夫, 取药. 大夫, 取药. 请把药方给我. Es wird auch erklärt, wie man die Medizin einnehmen soll. Was bedeutet das hier zum Beispiel? 这一瓶是外用的。Diese Flasche ist zur äußeren Anwendung. 这一瓶是外用的。 这 diese 这 一瓶 eine Flasche 一瓶 是 sein 是 外用 äußere Anwendung 外用 的 eine Partikel 的 这一瓶是外用的 这一瓶是外用的 Diese Flasche ist zur äußeren Anwendung 这一瓶是外用的 好的我知道了 这一瓶 Diese Flasche 这一瓶 是外用的 ist zur äußeren Anwendung 是外用的 这一瓶是外用的。 这一瓶是外用的。Diese Flasche ist zur äußeren Anwendung. 这一瓶是外用的。 好的，我知道了。 您别弄错了。Verwechseln Sie es nicht. 您别弄错了。 您 Sie. 您 别 nicht 别 弄错 einen Fehler machen verwechseln 弄错 le ist eine Partikel sie steht am Ende eines Satzes um anzuzeigen dass etwas geschieht zum Beispiel 下雨了 also es regnet oder 花开了 die Blume blüht le 您别弄错了Verwechseln Sie es nicht. 您别弄错了。 这一瓶是内服的，您别弄错了。 好的，谢谢。 别弄错了。Einen Fehler machen. Verwechseln. 别弄错了。 您别弄错了。 您别弄错了。Verwechseln Sie es nicht. 这一瓶是内服的，您别弄错了。 好的，谢谢。 Hören wir uns nun alle Dialoge der heutigen Lektion an. 请您先去交费。 好的，谢谢。大夫，取药。 请把药方给我。这一瓶是外用的。 好的，我知道了。 这一瓶是内服的，您别弄错了。 好的，谢谢。 Das war unsere heutige Lektion. Wie immer an dieser Stelle unsere Hinweise zur chinesischen Kultur. Die Chinesen kennen viele Möglichkeiten, Krankheiten zu vermeiden. Um zum Beispiel jahreszeitenabhängigen Krankheiten vorzubeugen, etwa Augenirritationen, Zahnfleischerkrankungen oder Zahnschmerzen, essen die Chinesen im Herbst und im Frühling Birnensuppe und trinken Chrysanthemen oder Heckenkirschtee.Auch nehmt mal an, dass der lange Aufenthalt in klimatisierten Räumen oder das Trinken von gekühlten Getränken zu Erkältungen und Durchfall führen kann. In China nennt man diese Erkältungssymptome Zhaoliang. Im Falle eines starken Temperaturwechsels versichern sich Eltern in China außerdem, dass ihre Kinder warmes Wasser trinken, warme Speisen essen, sich zudecken und nicht der Zugluft ausgesetzt sind. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, Herr Doktor, ich möchte Medikamente abholen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。